Unser Ding. Club Ding. Hallo Leute, hier ist die Stefanie. Für euch gibt's jetzt ganz viel neue elektronische Musik. Direkt aus den Clubs. In der ersten Stunde gibt's unter anderem was Neues von Infinity Inc. Also die hatten jetzt schon länger nichts mehr released, melden sich jetzt aber zurück. Außerdem gibt's den neuen Track von Rebuke. Der Typ ist gerade so verdammt angesagt und das ist zu Recht. Und wir hören einen neuen Remix von Solomon. In der zweiten Stunde gibt's Bob Sinclair. Ohne Ende. Er hat nämlich für euch einen exklusiven DJ-Mix rausgebracht. Hört ihr dann ab 10 im Club-Ding. Und jetzt steigen wir ein mit einem Remix von Michel Calfon. Mais oui, ein französischer DJ. Die haben es halt einfach drauf, die Franzosen, ne? Also mit Treasured Soul hatte er ja seinen Durchbruch und jetzt hat er Charlie XCX und Troye Sivan geremixed. Perfekter Track für alle von uns, die keine Lust haben, dass das Wochenende vorbeigeht. Das Teil katapultiert uns nämlich direkt auf die letzte Party in den Club rein. 1999. Hört ihr jetzt im Club-Ding? Sounds of the Underground. We'll be right back. Clubding. To the rhythm of the drum. Rhythm of the drum. UK. Das war gerade nämlich die neue Nummer von Shift Key. Rhythm of the Drum, so heißt sie. Und jetzt machen wir weiter mit, ich würde sagen, neuer Musik aus London. Und zwar von Infinity Inc. Das Duo, die zwei Typen, sind ja in der Riege von Jamie Jones und Hot Creations groß geworden. Mit Infinity hatten sie vor 6 Jahren ihren Durchbruch. Und das Teil wurde ja sogar von Mr. Flo Rida himself gesampelt. Wir hören jetzt ihren neuen Track, Rushing Back heißt der. Und im Netz wird das Ding heiß diskutiert. Also einige schreiben, ja, die Sängerin ist super, Jasmine heißt sie. An sich würde sich der Track aber dumpf anhören. Also auf gar keinen Fall, es ist eine echt schöne, entspannte Nummer geworden. Könnt ihr euch jetzt selbst von überzeugen. Infinity Inc. mit Rushing Back hören wir jetzt im Clubding. Sounds of the Underground. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Thank you. das Clubding mit Stefanie. Das war Baybird mit The Breeze hier im Clubding. Das Zeit ist es auf Club Sweat erschienen, wo auch Purple Disco Machine schon einiges released hat. Also Baybird, der ist in guter Gesellschaft. Und jetzt gibt's den Shooting Star 2019. Sein erster Track Along Came Polly ist seit einem Monat draußen, wird gerade von allen DJ-Größen gezockt. Und das reicht ihm aber nicht. Nee, er hat schon den nächsten Club-Hit geliefert. Und wer ist es? Natürlich Rebuke, irischer DJ und Produzent. Seine Debüt-EP, die hat er auf Hot Creations released. Die neue Nummer auf Dirty Bird. The Pipe heißt der Track, ist verdammt gut. Kick und Bass sind genial. Zuerst so ein bisschen hypnotisch und dann haut's voll rein. Rebuke mit The Pipe. Hört ihr jetzt im Club-Ding? Sounds of the Underground. Out von 10 Venom D-Tron Remix. Ihr das Clubding mit Stefanie. Ab 10 gibt's für euch eine Stunde lang einen exklusiven Mix von Bob Sinclair. Und davor habe ich aber den neuesten Remix von Solomon für euch. Hört sich extrem genial an. Der hat nämlich Agorias You're Not Alone geremixed. Danach hört er Green Velvet mit Gene Ferris. Und es gibt was von Shiba Sen, der hat eine neue EP auf Basement League released. Hört ihr jetzt alles im Clubding Sounds the Underground. unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. das Club-Ding mit Stefanie. Das war Everybody Know Now von Gutsam, hier im Remix von Ben Pierce. Und für euch gibt's jetzt etwas ganz Exklusives, und zwar eine Stunde lang ein verdammt gutes Set von einem der wirklich talentiertesten DJs der Welt. Spätestens seit Love Generation kennt ihn jeder. Das war ja die WM-Hymne 2006. Bob Sinclair, der hat eine echt steile Karriere hingelegt. Ist auch immer unterwegs mit Leuten, die ordentlich was drauf haben. Bob Sinclair hat ja noch eine Residency im legendären Pascha auf Ibiza. Da lädt er dann im Sommer regelmäßig seine Dudes ein. Purple Disco Machine, Too Many DJs oder auch Martin Solveig. Sehr genial. Und auch bei seinem letzten Track, da hat er mit einem Typ für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt. Nämlich mit Robbie Williams. Hat überrascht. Ja, sehr überrascht. Ist aber auch ziemlich gut geworden. Bisschen funky, bisschen oldschool. Und dann halt einfach die Stimme von Robbie Williams, die halt echt krass einzigartig ist. Der Song ist quasi der Typ im Club, der jede abschleppen kann. Und euch auch. Hört ihr jetzt? Eine Stunde lang gibt's für euch den DJ-Mix von Bob Sinclair. Und den Anfang macht die Nummer mit Robbie Williams, Electrico Romantico, im Club-Ding. other side. I know a way to get you by. Real high. Get you by. One more. Bring it back to the flow, give it up to your bro, 'cause

just a simple journey. A journey full of sound and beats. One that will lead you down. Wait out to the underground. step on different step. She can step on different step. She can step on different step. Ihr hört das Clubding mit Stefanie. Das war der DJ-Mix von Bob Sinclair. Die ganze Show zum Nachhören gibt's für euch ab morgen früh auf thisding.de. Auch mit Tracks von Rebuke, Solomon, Infinity Inc. und ganz viel mehr. Macht euch noch einen schönen Abend und habt eine tolle Woche. Feel right now.